Hallo und herzlich willkommen zu Hach. So ein Zwischending zwischen Ach und A. Macht zwar keinen Sinn, aber trotzdem Spaß. Mit anderen Worten, wir probieren mal wieder ein neues Format aus. Und das Format heute ist, ich erzähle den anderen beiden etwas über eine historische Gegebenheit. Also so wie Ach, aber in Kürze. Wir probieren einfach mal, wie das Ganze wird. Und jetzt viel Spaß. Uns werden niemals diese Wortspiele aus. Ich habe mir vor allen Dingen, wir haben ja die Tage erst überlegt, wie wir einen weiteren fantastischen Wortwitz tun können, der bald euch da draußen angetan werden wird. Ja, ja. Aber es ist wirklich fantastisch. Es ist wirklich, ich möchte die Anführungszeichen betonen. Ich habe mich beömmelt. Ja, und ist es nicht einfach schon mal viel wert? Das stimmt, das stimmt. 1869 kommt William Walker auf die Welt in England, in Newington im County Surrey. Und das ist so Südosten, nicht ganz am Meer in England. Habt ihr schon mal von ihm gehört? Wer war denn das gerade im Hintergrund? Irgendjemand hat da gerade quasi gejubelt. Ein Hund geschlachtet. Ob dieser Einleitung. Ja. Ich könnte es mir kaum schöner wünschen. Ich glaube, hier vor der Tür sind irgendwie ein paar Kids unterwegs und jubeln. Und für alle, die es jetzt genau hören, es ist jetzt 20 Uhr in Nürnberg. Die Kirchenglocken gegenüber bimmeln. Aber was soll ich sagen? Das passt doch thematisch ganz gut. Wir machen hier einfach weiter. Mit 18 Jahren. Ist der Erfinder von den Chips? Nee. Walker Crisps. Stimmt. Ich habe überlegt gerade, der heißt doch gar nicht Lay's. Aber klar, es gibt auch Walker Chips. Darf ich jetzt sagen, dass mir der Name schon was sagt? Ja, du hast hier rausgesucht, das Thema. Das ist ja da müssen wir nochmal drüber reden. Also irgendwie, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut, weil du kannst jetzt gar nicht schlau sein, beziehungsweise, nee, anders, du bist zu schlau für das Format jetzt gerade, beziehungsweise zu informiert. Okay, dann. Ja, gar nicht gut, ne? Dann mische ich mich erst wieder ein, wenn es klar ist, worum es geht. Sehr gut. Mit 18 beginnt unser William jetzt eine Ausbildung zum Taucher in Portsmouth. Ha, es geht um Tauchen, ich kann mich wieder einmischen. Portsmouth Dockyard. Aha. Und da ist er mir jetzt gerade an der Südküste in England. Warum habe ich hier Erlangen hingeschrieben? Danke, Autokorrektur. In Erlangen, oh. Ja, das ist auch hier auch nicht weit weg, ne? Genauso wie für ihn Portsmouth. Weißt du, was das für eine Taucherausbildung war? War das so wie wenn man das hier zum Schwimmen ins Hallenbad geht und dann hier den kleinen Tauchschein macht? Oder ist das schon unter Wasser Brücken, Pfosten reparieren? Und ja, nicht so ganz. Da komme ich jetzt auch gleich drauf. Weil unser guter William Walker, der wird jetzt Tauchbegleiter und dann auch Signalmann, beziehungsweise im Deutschen sagt man auch noch Leinenführer. Und das sind die Leute, die dann unter Wasser, wenn die irgendwo Leute rausholen müssen, denkt an so Sachen wie, ja, diese Bergung aus dieser Höhle in, wo war das, Südostasien? Wo diese Touristen festsaßen. Ja. Da spricht man dann eben von Leinenführern. Und Achtung, ich bin da natürlich Leine, ich meine natürlich Laie. Dass man dann da sozusagen auch so unter Wasser oder sowas, so unter Eis, dass man da so eine Leine entlang zieht, an der dann sozusagen Leute geborgen werden können, beziehungsweise sich die Leute entlang hangeln können. Jetzt machst du so einen schlechten Wortwitz und ich habe so lange überlegt, wie ich I Walker the Line in einen schlechten Witz aber nee. Ja, Dominik. Ich habe gerade ein Ultra-Déjà-vu so. Und ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal hatten oder ob ich das quasi aus meiner Vergangenheit, wo mir diverse Verbote noch nicht auferlegt waren, quasi kenne. Aber ist es derjenige, der jetzt irgendwie gefühlte 1000 Mal aus gesunkenen Bussen Leute rettet? Nein. Sehr gute Idee. Okay. Den hatten wir aber schon im Podcast tatsächlich. Und Gott sei Dank. Und es war ein Russe. Weil das wäre echt bitter gewesen, wenn sowohl der Jürgen als auch ich jetzt die Story schon gehört hätte. Nein. Und Dominik, der Witz daran war, glaube ich, dass es kein Taucher war, der das gemacht hat. Das war einfach ein Sportler. Ein normaler Mann. Hatte die halt auch keine Ausrüstung, der ist ja einfach so reingehüpft in dem Moment, wo es drauf ankam. Ach, mit Ausrüstung ist es kein verdammter Held, ich sehe schon. Ja, das ist doch wieder. Ja, warte mal ab, was der so angestellt hat. Unser William besteht jetzt neben Medizintest auch die sogenannte Tiefseeprüfung. und ist dann mit 23, darf er sich sozusagen so anstecken, so den Tiefseetaucher, was ich einen wunderschönen Titel finde. Weißt du, wie tief das dann geht, Tiefsee? Wie weit taucht man da höchstens? Ja, eigentlich nicht so wahnsinnig viel, weil so mit Druckluft und so alles noch ein bisschen schwierig. Unser Herr Walker ist dann auch relativ schnell der erfahrenste Taucher. So viele gibt es dann da auch nicht unbedingt, beziehungsweise arbeitet er bei der Seeb Gorman Limited. Das ist so eine etwas nerdige Tauchequipment-Firma. Und weil die vertreiben nämlich so modernes Tauchequipment. Achtung, wir reden hier von 1800 paar zerquetschte modernes Tauchequipment. Also nicht so modernes Kram, keine Tanks, keine Flossen, keine Brillen, sondern eher so, ihr kennt doch Bioshock, so die Big Daddies. So einen riesigen Helm und einen langen Schlauch. Ja, genau. Oder so, was ihr vor Augen habt, wenn ich euch sage, Taucher in 100 Kilo gummiertem Segeltuchanzug. Nee, nicht der Taucher ist 100 Kilo schwer, sondern das ganze Gedöns. Und Taucherhelm und schwere Stiefel und das macht so rum, pum, pum, wenn der geht und das ist, was er tut. Also für diejenigen ohne Computerspielhintergrund, das ist jetzt hier Jules Verne quasi. Genau. Ne, so richtig schweres Zeug, so wenn du da an Land mit rumläufst, da wird unser eins wahrscheinlich keine drei Schaust Schiffe mitnehmen. Schaust ziemlich blöd aus. Was ich mich immer frage, so, ne, also mitunter ist es ja beim Tauchen eher auch so ein bisschen schwierig runterzukommen. Das Problem sehe ich jetzt mit der Ausrüstung nicht. Aber wie kommt man da scheiße nochmal wieder hoch? Hat man da eine Leiter oder? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass du so eine Art Trittleiter oder ähnliches unter Wasser nutzt, auf die du dann steigst und dass dich dann jemand hochzieht. Aber wenn du es weißt, erzähl es mir gerne. Na, ich weiß es nicht. Also, ja. Ich glaube tatsächlich mal gesehen zu haben, dass du da Leitern hast, ja. Also ich, Philipp, vielleicht kann ich es ja auch mal offen sagen, ne, zur Einordnung. Ich kenne den Clou an der Geschichte und mir sagt natürlich der Name was, aber ich habe mich nicht weiter damit befasst, als die 5 Links zusammenzutragen, die ich dir gegeben habe. Sehr gut, gefällt mir. So. Damit wir jetzt den Rest der Story erfahren können, müssen wir ein bisschen in der Zeit reisen und zwar zurück. Oh, jetzt habe ich gedacht, wir müssen ins Thema abtauchen. Weit zurück. Bis ins Jahr 642. Ja, keine 1 vorne dran, sondern wirklich so 642. Okay. Aber keine Angst, es geht schnell vorwärts. Und wir sind zumindest auch nicht weit weg, weil wohin geht man, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht? Ins Kaufhaus. Nein. Genau, und wie heißt das Kaufhaus? Old Winchester. Genau, wir sind in Winchester. Also ihr ahnt wieder England. In Winchester steht eine, beziehungsweise wird gerade gebaut, eine vornormannische Kathedrale, auch bekannt als Old Minster. 1828 wird übrigens Winchester auch Hauptstadt von England, also von London ist da noch gar nicht die Rede. Hier wird dann übrigens auch so William der Obere gekrönt, also sehr, sehr wichtige Stadt. 970, ja, immer noch nicht 19 oder irgendwas, sondern wirklich 970 herum, wird dann dieses Bauwerk so in so eine Klostersiedlung eingegliedert und gut 100 Jahre später dann auch endgültig abgerissen. Im Jahr 1079 entsteht jetzt in Winchester über die nächsten 20 Jahre so eine richtig prachtvolle Kathedrale im jetzt nicht mehr vornormannischen Stil, sondern im normannischen Stil, wer hätte es gedacht. Und passend zum Abrissdatum des Vorgängerbaus wird diese dann 1093, meine ich natürlich, eingeweiht. Da stellt sich selber ein geweiht. Bein. Bitte fahren Sie fort. Ja, doch das Gebäude steht zunächst unter keinem guten Stern. Im Jahr 1107 bricht der Kreuzungsturm ein, Teile müssen verstärkt werden, doch das Gebäude soll die nächsten Jahrhunderte bestehen. Wie üblich, und ihr kennt es ja vielleicht auch aus dem Dom in Köln, der wurde ja ewig weitergebaut. Und so ist es mit dem auch. Wobei, so mit dem stringenten Plan, naja, die Menschheit hat halt immer wieder neue Stile. Und so gibt's immer wieder Ausbesserungen und Umbauten, da wird mal eine Fassade abgerissen und hey, wenn wir schon dabei sind, setzen wir doch so mal 12 Meter zurück. Und also es ist, glaube ich, nach wie vor meine heilige Aufgabe, mit dummen Fragen dazwischen zu gehen. Ich bitte darum. Wenn es jetzt die Kurzform ist, wie nennen wir es? Hach? Ja, ich sage jetzt einfach mal Hach. So, ich soll verwirrt sein, warum du mir jetzt eine Historie von dem Gebäude gibst. Ja. Okay, alles klar. Weil genau. Ich bin nämlich sehr verwirrt, warum du mir eine Story von dem Gebäude gibst. So. Genau, ja. Genau. Perfekt. Weißt schon, perfekt. Alles klar. Kirchenschiff und so, ne? Und Tauchen, das ist ja voll nah zusammen quasi. Okay. Mhm. Das ist klingt dann so wie League of Extraordinary Gentlemen, wo dann auf einmal hier super advanced Sachen sind und tatsächlich das Kirchenschiff dann als tatsächliches Schiff früher war. Und wenn du ganz genau hinschaust, siehst du es noch. Und so weiter und so fort. Es okay, wurde nur alles klar. Also umgedreht. Ja. Wie nennt man den Advokat des Teufels, der in Theaterstücken quasi die dummen Fragen stellt? Nee, der Advokat des Teufels. Tatsächlich, ja. Also das war ich jetzt mal. Alles klar. Ja. Also ihr da draußen, ihr habt nichts verpasst. Es soll so sein. Genau, also wie gesagt, sowas wie Fassade abreißen, 12 Meter nach hinten setzen oder hey, wir ändern mal den Stil, indem wir jetzt so einen Anbau dran klatschen. Nee, das ändert sich halt mit jeder Zeitperiode. Kurzum, das Ding wird ein Flickenteppich oder in positiv ein lebendes Museum verschiedenster Architekturepochen. Also, warum erzähle ich euch jetzt den ganzen Kram? Das würde ich auch gern wissen. Gute Frage. Also, let's do the time warp again. Wir springen wieder in die 1900er zurück. Mit der Winchester Cathedral, mit ihren jetzt über 800 Jahren Historie und Umbauarbeiten auf dem Buckel, geht's jetzt wirklich endgültig zu Ende. Im Mauerwerk sind Risse, die Umbauarbeiten über die Jahre haben für vieles gesorgt, allerdings für keine bleibende Stabilität. Und so neigen sich die verbauten Wände langsam nach außen, verbiegen sich. Die verwendeten Buchenstämme waren schlicht und ergreifend ungeeignet, dass das Ding langfristig besteht. Also hat man gefragt, was können wir tun? Und da wurden die zwei Herren, Francis Fox und Thomas Jackson, der erste ist Bauingenieur, der zweite ist Architekt, gerufen und gefragt so, hey, wie schaut's aus? Was können wir dann noch machen? Der Francis Fox, das klingt ein bisschen wie Phileas Fogg. So, ja gut, ne? Ich habe tatsächlich eher einen Francis Fox Coppola. Ach so, nee, ich dachte, die machen jetzt so, wir bauen es jetzt tatsächlich noch in ein Schiff rum und fahren damit in 80 Tagen einmal um England. Aber nur um England? Nee, es ist ja ein großes Schiff, das ist jetzt, kann man vielleicht nicht, ach, egal. Also, was sagen die? Es schaut, mal ehrlich gesagt, richtig beschissen aus. Ich meine, wir können ja mal probieren, aber die Idee, die dann erwächst, ist, na gut, raus mit den Buchenstämmen und rein dafür mit Massen an Beton, weil, ey, hoffentlich ist es Beton, das hält, ne? Dann kriegt man das Fundament vielleicht wieder ein bisschen fester. Klingt doch eigentlich total easy, oder? Also ich muss ja mal, ich habe einmal so eine Baustelle beobachtet, das war mal sehr schön, als ich noch hier im Ort über der Sparkasse gewohnt habe. Da gab es nebenan ein Haus, so Fachwerkhaus, bestimmt schon, keine Ahnung, 120, 130 Jahre alt oder noch älter, ich weiß gar nicht. Und was Häuser aus der Zeit ja ausgezeichnet sind, dass sie eine relativ niedrige Raumhöhe haben. Ne? Und jetzt war da auch irgendwas am Fundament oder so, ich weiß gar nicht genau, was der eigentliche Grund war, aber sie haben dann das Haus auf Stelzen gestellt quasi an dem Fachwerk und haben die kompletten Seitenwände des Erdgeschosses weggenommen, ja, sodass das Haus einmal komplett auf Stelzen stand, also auf Baumhaus. Ja, stand auf, meinetwegen wie ein Baumhaus. Dann haben sie nach unten gegraben, so vielleicht einen halben Meter, und haben da dann mehr oder weniger, also die früher hat man auch nicht so mit Fundament wahrscheinlich gebaut, hat dann da irgendwie ein Fundament gemacht und hat es dann quasi da das Erdgeschoss wieder draufgesetzt, sodass die Raumhöhe insgesamt größer geworden ist, ne? So wie man es heute vielleicht bauen würde. Und es war ein riesen Bauprojekt und ich habe das sehr gespannt beobachtet. Und das Ende vom Lied war, dass jemand eingezogen ist mit ungefähr 1,60 Meter Körpergröße. Und du denkst, hey, hätte ich mir vielleicht auch sparen können. So. Aber vielleicht lernt die Person Lebenspartner, Partnerin kennen, die dann 2,10 Meter ist. Also. Es war auch nicht sein Haus. Also es wurde dann vermietet. Aber ich hab mich so beömmelt, als ich gesehen habe, wer da einzieht. Ja, ich denke, das wird mit der Kirche wird's jetzt anders ausgehen. Genau. Wie hast du denn jetzt das gedacht? Wobei, so blöd ist die Idee gar nicht erstmal. Also, wie kommt man jetzt da unten an das Fundament ran? Naja, beziehungsweise, ich würde erstmal eine andere Frage euch stellen. Wie mögten ihr euren Whisky? Jetzt habe ich gedacht, wie mögten ihr eure Fundamente? ich mag meinen Whisky nicht so wie den hier, den ich gerade auf meinem Tisch stehen habe, weil der ist nämlich leer. Mm. So mag ich ihn nicht. Ja. Ich dagegen mag meinen Whisky leer, weil ich ja ein traumatisches Erlebnis hatte vor ein paar Jahren und seitdem nicht mehr wirklich Whisky trinken kann. Immer noch, Dominik, immer noch. Ich habe tatsächlich neulich mal wieder genippt und mit Wohlgefallen reagiert. Ich glaube, wir können uns mal wieder herantasten. Weil, also was glaube ich, noch keiner hier in dem Publikum weiß, der Dominik und ich, wir haben zusammen das Whisky-Trinken für uns entdeckt. Oh. Dominik hat es dann scheinbar wieder verloren, aber ja, es war total. Es war schön, dass du fragst, es war total romantisch, nämlich an einem Valentinstag. Oh. Ich habe jetzt gedacht über diese Whisky-Spende, die wir mal gekriegt haben. Nee, das war schon früher. Tatsächlich war hier bei uns im lokalen Edeka vor der Haustür, ich glaube, ich habe es doch schon mal erzählt, da war ein Whisky-Tasting und das war so in Spuckweite quasi von meinem Wohnsitz. Und da habe ich gesagt, ey Dominik, das passt ja super, kommst vorbei. Musst du auch nicht mal fahren abends? Genau. Und ich glaube, also wir hatten unseren Nachwuchs schon, du noch nicht, glaube ich, irgendwie so, ne? Das klingt realistisch. Genau. Und dann haben wir auf jeden Fall die beiden Frauen mit meinem Nachwuchs zu Hause sitzen lassen am Valentinstag und sind uns mal ordentlich amtlich in Edeka betrinken gegangen. Und weil das Whisky-Tasting an sich ja jetzt noch nicht reicht, um an einen ausreichenden Rausch mit nach Hause zu schleppen, haben wir dann auch noch das Guinness mitgenommen, das es danach noch gab. Gute alte Zeit. Es war ein sehr schöner Abend. Es war herrlich. Es war schön. Aber auf die Whisky-Frage zurück. Jürgen, wie magst du deinen Whisky? Rauchig, torfig. Ja. Islay. Oder anders gefragt, was will man in einem Whisky haben? Torfgeschmack. Was will man unter einer Kirche auf gar keinen Fall haben? Torf. Torfgeschmack. Guter Punkt. Wie kommst du nur da drauf? Also, das Problem ist, oder ihr kennt vielleicht das Leben des Brian. Nein, Quatsch. Ritter der Kokosnuss, wo ein König auf die Idee kam, ein Schloss in den Sumpf zu bauen. Ich möchte so singen. Ja, genau, die Richtung. Und genau. Spuren der Engländer. Ja, und genau das Problem haben wir jetzt hier mit der Cathedral. Also, die steht schlicht und ergreifend im Sumpf. Die versinkt also, jetzt erstmal nicht. Aber wenn du ans Fundament ran willst, so ein Fundament ist ja üblicherweise nicht im ersten Stock. Ist jetzt nicht auf Holz gebaut, sondern auf Torf gebaut. Aber was spannend ist, die steht ja da schon mal. Wie lang? Ja. 800 Jahre, 1000 Jahre? Naja, schon. Also 800 Jahre. Aber das haben die damals mit absichtlich da gebaut? Oder ist der Sumpf dann mit der Zeit da hingekommen? Oder was? Wie nach lief uns, das ab? Nach uns die Torfflut. Nach uns der Sumpf. Ja. Nee, also vermutlich war das schon von Anfang an da, aber hey, wenn du nicht nach unten buddeln musst, ist ja kein Problem. Da kommt halt bloß irgendwie nach so spätestens einem halben Meter kommt halt Wasser. Also das heißt, ihr könnt es euch ein bisschen so am Strand vorstellen, jetzt mal die Wellen wegdenken, aber man kann da wunderbar buddeln. Aber wenn man da so ein paar Schippe Sand hochhebt, dann ist da irgendwie immer plötzlich von unten Wasser. Und in dem Fall ist das halt das Grundwasser. Das ist da halt mega hoch, sodass du halt wohl unter einem Meter buddeln schon Grundwasser kriegst. Okay. Und lass mich raten, die haben ursprünglich da nicht gebuddelt, sondern die haben die einfach dahingestellt. Na klar haben die da einfach dahingestellt. Warum soll man buddeln? Da kommt ja Wasser. Das ist doch keiner so blöd. Sauber. Ja, aber irgendwie will man ja einen Weihwasserbrunnen oder keine Ahnung, vielleicht will man ja da mal buddeln. Ich wollte gerade sagen, da brauchst du keinen Brunnen bohren. Da irgendwie hältst du einfach eine Mineralwasserflasche, einfach drückst du ein bisschen gegen den Boden, dann kommt genug raus. Einmal kurz den Boden drücken. Okay, also, kurz gesagt, was will man geschmacklich im Whisky haben? Sumpf. Was will man nicht unter seiner Kirche haben? Sumpf. Denn jetzt haben wir diesen super hohen Grundwasserspiegel. Wie kommst du jetzt an diese Bodendinger ran? Naja, buddelst halt eine Grube am Rand von der Kirche. Problem? Du musst so 6 Meter ausheben und dann hast du dabei halt 5 Meter Wasser. Es tut mir leid, dass mir die guten Witze immer erst später einfallen, aber ich möchte nochmal auf das Thema Sumpf zu sprechen kommen. Es ist, glaube ich, auch noch nie jemand nach Hause gekommen und hat gesagt, Schatz, ich bin heute in der Kirche versumpft. Ich möchte lösen, ich möchte witzeln. Oh Gott. Ja, ich muss das jetzt auskosten, ja, dass ich mal der bin, ja, der sich die Witze nicht vorher aufschreiben darf. Hallo und herzlich willkommen zu Gaudi Max. Habe ich gerne geguckt mit meiner Oma früher. Sehr gut. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist das nicht die Disco hier in Ansbach? Nee, die heißt Alpenmax. Ja, so ähnlich. Die Gaudi Max war so eine Witze-Erzählsendung auf dem BR. Ja. Okay. Was also haben die zwei Herren gemacht? Beziehungsweise, die selber werden sich weniger die Hände schmutzig gemacht haben, sondern eher geplant haben. Aber wir graben jetzt mal fucking über 200 Gruben aus. So 6 Meter tief. Und da ist halt einfach, da steht die Brühe drin, wie man so bei uns so schön sagt. Und jetzt kommt natürlich unser William Walker ins Spiel. Und der kriegt dann halt seinen Helm auf, seine Ausrüstung an und dann heißt's ab in die Matsche. Aber vielleicht möchtest du nochmal klarstellen, was denn genau jetzt der Plan ist. Ja, genau. Wir wollen ja hier im Fundament diese Buchenstämme rauskriegen und Beton in jeglicher Form und Ziegelsteine rein, so damit dieses Ding einfach schlicht und greifend nicht weiter absackt, damit man die Risse stützt und damit man diese kompletten, was waren es hier, Buchenstämme ersetzt. Ach so, die waren also da vorher schon als Fundament drin. Also das hab ich so habe ich es verstanden. Ja, das habe ich irgendwie nicht gerafft. Okay. Genau, und die haben der eine Taucher Zeit soll jetzt das selber, der soll das jetzt alleine machen. So. Also naja, also es gibt schon noch ein paar andere Leute, aber das ist halt der bestausgebildetste Typ dafür. Also schnappst du natürlich den Typ. Und ihr könnt euch da jetzt so einen 90 Kilo kräftigen Typ mit Schnorres vorstellen, der jetzt dann 1906 anfängt, ja, schlicht und ergreifend in diese kleinen Gruben rein zu hüpfen. Was heißt klein? Irgendwie so, der hat halt irgendwie so 5 Meter Wasser über sich, sieht da eigentlich nichts drin, weil das ist jetzt natürlich auch kein frisches Quellwasser oder ähnliches, sondern das ist halt einfach torfige Matschbrühe, die zwar eiskalt ist, aber du siehst halt nichts. Und dem werfen sie dann im Endeffekt halt so Beton zu. Und was der dann damit macht, ist jetzt weniger ein Mauern mit Kunstfertigkeit, sondern ein, naja, sehr anderes Mauern mit Kunstfertigkeit, weil dadurch, dass der da auch nichts sieht, muss der halt wahnsinnig viel aus Gefühl und mit Hinlangen und den Händen machen. Und denkt da auch wieder dran, der hat diese wahnsinnige Taucherausrüstung auch die ganze Zeit an. Also, das sind Arbeitsbedingungen, die man sich, glaube ich, nicht ausmalen kann oder mag. Wird ja auch nicht besser dadurch, dass sich da ganz viel Sediment in diesem Wasser befindet. Und der gute Mann ist da jetzt 5 Jahre seines Lebens beschäftigt. Holy moly! Und verbaut er nicht weniger als 25.000 Säcke Beton, 115.000 Blöcke Beton und 900.000 Ziegelsteine. Es ist aber echt nett von dieser Kirche, dass sie in diesen 5 Jahren nicht noch irgendwie weit abgesagt ist, sondern dass die schön gewartet hat, bis der fertig war. Nette Kirche, ne? Alter, was muss das für ein Gefühl sein, wenn du fertig bist? Ja. Hey, 5 fucking Jahre. Habt ihr auf Netflix das Hausboot geguckt zufällig? Noch nicht. Noch nicht. Das ist auch so ein, Projekt. Das ist nicht ganz so schlimm, aber 5 Jahre ist Respekt. Ja. Und während der Zeit, wenn du sagst, wenn er fertig ist, heißt ja auch mal, hört ja auch mal Wochenende. Und was macht er da? Da fährt er natürlich zu seiner Family heim. Und also, ich dachte, er fährt raus zum Tauchen. In klarem Wasser wäre das vielleicht gar nicht so doof so. Nee. Heißt aber auch 150 Meilen nach Haus zu seiner Family, nach Croydon. Und die radelt halt auch immer noch mit dem Fahrrad. Also, aber da zieht er den Anzug dabei für aus, oder? Weiß ich nicht, glaube ich nicht einmal. Ich glaube, der bewegt sich nur noch in dem Tauchanzug vorwärts. Nein, natürlich zieht er den dafür aus. Das ist ein Quatsch. Also nachdem Walker diesen Kraftakt durchzog, konnte dann das Grundwasser abgepumpt werden und der eingebrachte Beton die Grundmauern dann wieder tragen. Maurer gingen ans Werk und stellten die Wände dann wieder her. Kurzum, während Fox und Jackson das Hirn der Operation über Wasser sind, ist der William Walker der unermüdliche Ackerer unter dem Meer, beziehungsweise in der matschigen Grube. Somewhere beyond the sea. Walker wird für seine Taten mit dem Member of the Royal Victorian Order von König George V. ausgezeichnet mit den Worten: He saved the cathedral with his own 2 hands. Also, ja, aber zu also Deutsch, mal ehrlich, er rettete die Kathedrale eigenhändig. Aber das war doch sein Job, oder? Er wurde doch dafür bezahlt. Ich finde es immer schwierig, wenn man Leute dafür auszeichnet, dass sie ihren Job machen. Muss ich jetzt schon mal loswerden. Ja, voll das gute Argument. Ja, aber was ist das für ein Argument? Überleg mal, du würdest jemanden finden, der es eigenhändig schafft, den Nahen Osten zu befrieden mit einer friedlichen diplomatischen Lösung und kriegt dafür einen Euro. Und du sagst, na, der hat aber Geld dafür gekriegt. Das ist aber nicht in Ordnung. Ja, also wenn ich jemanden quasi per Stellenannonce suche, ja, und sage, hallo, wir suchen jemanden, den stellen wir dafür ein, dass der den Krieg im Nahen Osten beendet, dann weiß ich nicht, ob er dafür wirklich eine Medaille verdient hätte. Anders wäre es. Hast du es natürlich auch auf die Spitze jetzt argumentiert, ja. Wenn er in Vorleistung gehen würde, dann sähe das anders aus. Aber okay, ja. Ich weiß ja, dass es nicht bei dieser einen Medaille bleibt. Vielleicht bin ich deswegen so. Ja. Bis heute gilt Walker als ein Volksheld und so wird für ihn bis heute, beziehungsweise auch noch für seine Kollegen, bis heute Kerzen angezündet. Zwar haben Hunderte von Menschen an der Rettung der Winchester Cathedral mitgewirkt, als heroische Symbolfigur hat sich halt William Walker allemal verdient gemacht und dann auch hervorgetan. Es gilt auch immer, dass der, also die Leute sagen auch sehr über ihn, dass der da überhaupt keine Nase hoch hatte oder irgendwas, sondern ein total bodenständiger Typ die ganze Zeit geblieben ist und dann eigentlich eher so ein bisschen, ja, sich da gar nicht so hat abfeiern lassen, sondern das eher so als ein, ja, ist halt mein Job gesehen hat und ähnliches. Was kannst du mal sagen, der ist in Arbeitersoffen quasi. Wow. Aber haben sie dem nicht auch noch irgendwo so eine Bronzestatue hingestellt? Genau, da spulen wir jetzt nämlich wieder ein bisschen vor. In das Jahr 1964. Ja, so spät. Okay. Ja, weil wir müssen ja dran denken, es ist ja immer eine gute Idee, erstmal Leute ein bisschen in der Retrospektive zu sagen, okay, jetzt können wir der Person mal eine Statue hinstellen, weil, wie das ist, wenn man Leuten eine Statue hinstellt und dann verfehlen sie sich noch, dann hat sie die Statue da rumstellen. Ja, und es hätte sein können, ne, dass gerade die Statue das Ganze wieder zum Einstürzen bringt. Und man muss erstmal schauen, ob das auch hält, was der da. Aber steht die Statue die direkt neben der Kathedrale? Ne, die sollte eigentlich erst auch drin stehen und so, aber... Echt? Okay, krass. Kommen wir erstmal zur Entstehungsgeschichte. Also 1964 wird der Bildhauer Sir Charles Wheeler mit einem ganz besonderen Auftrag versehen. Für das bewahrte Gotteshaus soll eine Statue in Ehren von William Walker entstehen, also sprich, die Statue von ihm. Bei der Enthüllung staunen dann aber einige Leute nicht schlecht, denn statt des... schnauzbärtigen 19-Kilo-Schranks zeigt die Statue einen glatt rasierten, schmalen Mann, den Ingenieur Francis Fox. Die Inschrift zu Ehren von William Walker, dem Taucher, der die Kathedrale mit seinen eigenen Händen rettete, macht das Ganze nicht unbedingt besser. Aber kein Widerspruch von den Auftraggebern, kein Protest von obriger Seite. Und so steht diese Statue dort jahrelang. Stimmt, darüber bin ich nämlich genau auf diese Story aufmerksam geworden. Über diese falsche Statue, glaube ich, das war der Aufhänger. Aber, also, der hat, kann mir jetzt mal jemand erklären, was da passiert ist? Also, die Statue ist dem gewidmet, aber der Architekt ist abgebildet. Wie konnte das passieren? Also, der Bildhauer hat den Auftrag gekriegt, die unter Wasser zu bilden, die Statue. Und da weißt du ja, wie das ist, da kann man dann nicht so genau, ja. Da ranken sich tatsächlich etliche Mythen drum. Eine Theorie besagt, naja, der hat halt ein Gruppenfoto gekriegt, wo alle drauf waren, aber hat halt die falsche Person nachgebaut. Wie hart, echt? Das war halt ein scheiß Briefing. Also, und das Problem war halt dadurch, dass zwar die Familie gesagt hat, so, das ist dir doch gar nicht so, aber die Obrigkeit, die den Auftrag gegeben hat, halt keinen Protest eingelegt hat, wurde es halt in der Form auch nicht aufgeklärt. Neue Kleider. Naja. Und dann keiner auch, traut sich. Und es gab halt wirklich die Family, die gesagt hat, so, hey, das ist überhaupt nicht unser Vorfahre in irgendeiner Form. Fuck. Und die haben dann auch irgendein Bürgerbegehren und sowas angestoßen und so. Aber es soll noch bis ins Jahr 2001 dauern. Denn dann wird eine neue Statue in der Kathedrale für unseren Taucher enthüllt. Dieses Mal offensichtlich mit der richtigen Vorlage. Also ich hätte halt einfach dieser Statue so einen Helm aufgehockt, so, dann hätte es doch keiner gemerkt. Naja, aber ich glaube, es ist halt ein Unterschied, ob du so einen drahtigen, und ich glaube, das ist einfach sehr offensichtlich, ob du so einen drahtigen Ingenieur an Land nachbaust oder ob du halt so einen stämmigen Typ, der in so einem 100-Kilo-Monstrum zurechtkommt, nachbaust. Aber mal so 3 Jahre später kann sich jetzt auch keiner mehr so konkret an die Statur erinnern, ja. Also wenn mal das Gesicht nicht mehr das Problem ist, dann wäre, glaube ich, die Statur das kleinere. Naja, ich weiß kleinere nicht. Thema. Jedenfalls, das Schöne war, an dem Tag, an dem diese Statue veröffentlicht bzw. enthüllt wurde, waren auch noch 8 seiner Nachkommen direkt vor Ort und durften diesen Moment miterleben. Endlich darf die Familie ausatmen, beziehungsweise aufatmen, wie man so als Taucher tut. Denn seit der ersten Statue darf endlich dort ein Abbild ihres Vorfahrens dort stehen und nicht des fälschlicherweise abgebildeten Fox. Und was passiert denn mit so einer ausrangierten Statue? Das würde mich mal interessieren. Die, meines Wissens nach, wird immer noch ausgestellt und kannst du dir auch angucken, steht halt nicht mehr dort vor Ort, sondern dann wahrscheinlich um die Ecke in der Touri-Info. Und wahrscheinlich steht einfach nicht irgendwie eine neue Plakette da, sondern es steht einfach ein Not William Walker. Ja, wobei, ich ehrlich gesagt, ich würde es einfach so lassen und die Story dazu packen als Extra-Tafel. Das ist so viel, viel besser. Ich habe gerade überlegt, was so die potenziell peinlichsten Momente sind, die man so haben kann als Gesellschaft. So, und ich glaube, also ich habe jetzt kurz mal drüber nachgedacht und vor ein paar Jahren ist ja auch eine Statue zu Ehren von Cristiano Ronaldo, dem Fußballer, enthüllt worden. Ja, und ja. Das war er, aber die war einfach unvorstellbar scheiße gemacht. Also wirklich katastrophal kacke. So, und das, also ich habe überlegt, aber so von der Comedy-Perspektive her, und von der Grinch-Comedy-Perspektive her ist so eine Enthüllung, wo dann alle dabei sind, glaube ich, schon ganz vorne mit dabei. Also, oh ja. Du, ich glaube, da sind in der Geschichte bestimmt auch schon Köpfe gerollt, ne? Wenn irgend so ein König so ein riesen Wandgemälde bestellt hat, ne? Wo er auf dem edlen Ross mit der wehenden Mähne sitzt, da sind bestimmt auch mal Köpfe gerollt, wenn das nicht. Ja, vor allem, du musst ja auch immer überlegen, es sind ja heute immer Historiker, die sowas besser einordnen können und dann auch sagen können, oh, in dem Bild hat der Künstler, die Künstlerin etwas versteckt und zwar eine Anspielung auf dies und das und jenes und das zeigt folgende Sache, wo ich mir denke, wenn das damals klar gewesen wäre, hätte die Person vielleicht super aufs Maul gekriegt und es muss ja auch genug Sachen geben, wo die Leute entweder in Anführungszeichen gepetzt haben oder wo die Sache so offensichtlich war, dass dann ja die Obrigkeit gesagt hat, so Kopf ab. Aber man sieht an der Geschichte jetzt schon auch mal, dass so Technik und Fortschritt eigentlich manchmal auch scheiße sind, ne? Also wenn die jetzt keine Fotografie gehabt hätten, dann hätte der da einfach vorbeikommen müssen und Modell stehen. Und dann wäre das Ganze nicht passiert. Ja, schwierig bloß, wenn der 64 halt nicht mehr lebt, ne? Ach so. Na, dann wäre halt Modell gelegen. Auch schwierig. Wobei, das habe ich tatsächlich neulich irgendwo gelesen, dass für eine, ich überlege gerade, ich glaube, es war eine Büste von einer Person, wurde anhand des Schädels rekonstruiert, wie die Person aussah und anhand dessen dann wiederum eine Büste hergestellt. Tja, so ist das. Ja, das macht man heute auch gerne mal, ohne auch wirklich den Schädel, wenn der in so einem Sarkophag liegt zum Beispiel, ohne den direkt rauszunehmen, sondern wird dann irgendwie einmal in CT gesteckt, gereicht genau. Und dann rekonstruiert. Super abgefahren. Ja. Und das Einzige, was mir jetzt noch übrig bleibt, ist ein Taucherflachwitz. Der Taucher lebt aus der Flasche. Da. Nein, unsere nicht. Das hab ich mir gemerkt. Das stimmt. Der lebt noch vom Schlauch. Der hängt am Schlauch. Jo, das war Hach. Danke. Bitte. Danke, Philipp. Dann bis zum nächsten Mal. Schickt uns mal, wie ihr das fandet. Und alle, die Bonusfolgen hören, vielen Dank.